Tumultartige Szenen in Israels Parlament, der Knesset. Nur wenige Abgeordnete waren da, um in einer Sondersitzung über die Messerattacke auf der Jerusalemer Homosexuellenparade und den Brandanschlag auf eine palästinensische Familie zu diskutieren. Zwei Verbrechen aus Hass und nach Ansicht der Ermittler beide begangen von jüdischen Extremisten. Israels Politik ringt nun um den richtigen Umgang mit nationalreligiösen und ultraorthodoxen Fanatikern und vor allem das rechtskonservative Regierungslager tut sich nicht leicht. Tamar Sandberg von der linken Oppositionspartei Meretz gab der Koalition eine Mitverantwortung an den Hassverbrechen. Ihr habt die Homosexuellen und die Lesben als Biester und Abschaum bezeichnet. Ihr habt die Araber als Lügner und keine Menschen dargestellt. Ihr nennt die Linken jeden Tag Verräter. Und ihr wundert euch, wie es dazu kommen konnte und rollt mit den Augen? In Benjamin Netanyahus Regierungskoalition sitzen auch ultraorthodoxe Parteien und zahlreiche Interessenvertreter der jüdischen Siedler im besetzten Westjordanland und im annektierten Ostjerusalem. Schrille, fremdenfeindliche Töne gegen die Palästinenser im Allgemeinen und gegen die arabischen Israelis im Besonderen waren in den vergangenen Jahren immer wieder von Vertretern der Regierungsparteien zu hören. Übergriffe jüdischer Extremisten gegen Palästinenser wurden gar nicht oder nur zögerlich verurteilt. Daran erinnerte die Ex-Außenministerin und jetzige Oppositionspolitikerin Tzipi Livni in der Knesset und sie griff Netanyahu scharf an. Es gibt in Israel keinen Premierminister. Wenn seine Partner die Parade für Homosexuelle als Parade der Abscheulichkeit oder als Parade der Bestien bezeichnen und er dazu schweigt. Es gibt auch keinen Premierminister in Israel, wenn Knesset-Mitglieder und Minister drohen, das oberste Gericht zu zerstören und er dazu schweigt und nur eine verschleierte Kritik murmelt. Das hat sich nun nach den jüngsten Gewalttaten geändert. Nationalreligiöse Extremisten stehen nach Ansicht der Ermittler hinter dem Brandanschlag auf das Haus der palästinensischen Familie Dawabsche im Dorf Duma nahe Nablus. Ein Kleinkind kam dabei ums Leben. Israels Premier verurteilte die Tat mit einer Wortwahl, die er bisher vermied. Diesen Morgen wurde ein entsetzlicher Mord begangen. Das ist Terror in jeder Hinsicht. Der Staat Israel verurteilt ihn in entschiedener Weise. Wir sprechen der Familie des jungen Ali Dawabsche unser Beileid aus. Wir wünschen den Familienangehörigen eine vollständige Genesung. Und wir sprechen auch der palästinensischen Öffentlichkeit unser Beileid aus. Ich wies den Generalstabschef und die Sicherheitskräfte an, die Mörder schnellstmöglich zu finden und sie vor Gericht zu bringen. Terror, jüdischer Terror. Israels Sicherheitsbehörden haben nun die politische Rückendeckung, die ihnen im Kampf gegen nationalreligiöse Extremisten lange fehlte. Das Kabinett billigte die Anwendung der sogenannten Administrativhaft, eines hochumstrittenen juristischen Instruments. Die Betroffenen können in Haft genommen werden, ohne sie über die konkreten Vorwürfe und Beweise zu informieren, und man kann sie teils jahrelang inhaftieren, ohne Prozess. Kritiker wie die Juristin Gabi Lenski von der israelischen Menschenrechtsorganisation B'Tselem sehen darin einen massiven Verstoß gegen die Grundrechte von Verdächtigen. Es handelt sich um ein Mittel, das die Menschenrechte verletzt und daher sollte es nicht angewendet werden, weder bei Arabern noch bei Juden, auch wenn es jüdischen Terror gibt und den gibt es. Bisher kam die Administrativhaft fast ausschließlich bei Palästinensern zur Anwendung. Nun wurde auch ein 18-jähriger Israeli aus einer jüdischen Siedlung im Westjordanland festgenommen. Die Ermittler befragen ihn auch zum Brandanschlag in Duma. Konkrete Beweise brachten sie nicht vor, als sie die Festnahme mitteilten. Das gilt auch für zwei weitere nationalreligiöse Aktivisten, die festgenommen wurden. Einer von ihnen ist der 24-jährige Meir Ettinger. Er kann beispielhaft dafür stehen, wie schwer sich Israels Sicherheitsbehörden bisher im Umgang mit jüdischen Extremisten taten. Wann immer in den letzten Jahren Übergriffe gegen die palästinensische Zivilbevölkerung begangen wurden, Meir Ettinger war häufig mit dabei oder sein Name fiel im Zusammenhang mit den Taten. Er wurde auch mehrmals festgenommen, aber meist nach kurzer Zeit wieder freigelassen. Ettinger wird auch mit dem Brandanschlag auf die katholische Brotvermehrungskirche am See Genezareth im vergangenen Juni in Verbindung gebracht. Er ist so etwas wie der übliche Verdächtige, wenn es um nationalreligiös motivierte Anschläge geht. Sein Anwalt, Yuval Zamer, warf den Behörden Willkür vor. Wenn Sie mich fragen, handelt es sich hier um eine Festnahme, die hauptsächlich eine PR-Nummer ist. Nichts steckt hinter dieser Verhaftung. Ich habe schon Verfahren gesehen, bei denen die Untersuchungshaft auf 5-6 Tage verlängert wurde, ohne dass es irgendwas gab. 80-90% der Verhaftungen schaffen es nicht einmal zur Anklage. Die Sicherheitsbehörden stehen unter großem Druck. Die Politik verlangt schnelle und glaubwürdige Ermittlungsergebnisse. Die Sicherheitslage im Westjordanland und in Ostjerusalem ist äußerst angespannt. In den vergangenen Tagen gab es mehrere Anschläge auf Israelis durch Palästinenser und die Hamas und der Islamische Dschihad haben zu weiteren Terrorattacken aufgerufen. In Israel wird unterdessen weiter über den Umgang mit den Extremisten in den eigenen Reihen debattiert. Im Raum steht dabei die noch unbeantwortete Frage, ob die neue Linie von Politik und Behörden grundsätzlich und nachhaltig ist oder nur vorübergehender Aktionismus.